1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Das ist die vorletzte Woche vor unserer Sommerpause. Wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Jürgen und Jürgen ist 64. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Hallo Jürgen. Ich freue mich, dass ich mal mit dir sprechen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe mal ganz kurz eine Frage an dich auch, bevor ich meine Sache erzähle. Gern. Du kriegst ja nun manchmal richtig schlimme Klöpse mit bei dir in deiner Sendung. Ja. Wie verarbeitest du das? Kannst du dann anschließend normal schlafen gehen oder sowas? Das würde mich mal persönlich interessieren, weil es doch manchmal richtig harte Sachen sind, die du dir anhören musst. Naja, das und du die sehr gut bewältigst, muss ich sagen. Vielen Dank. Sehr guten Menschenverstand. Vielen Dank. Ja, das ist so, dass wir in der Regel hier nach der Sendung, nach 2 Uhr, noch so eine Dreiviertelstunde, manchmal wird sogar eine Stunde, zusammensitzen und die ganze Sendung nochmal besprechen und jeden einzelnen Fall auch. Da kann man schon mal so ein bisschen runterkommen. Also ja. Aber dennoch bin ich immer sehr aufgedreht, wenn ich nach Hause fahre und dann zu Hause bin und vor 5, 5:30 komme ich nicht ins Bett. Das ist leider nicht anders zu machen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert in den vielen Jahren, aber das ist so mein Lebensrhythmus. Ja, ich gucke ja sehr oft, nicht jeden Tag, weil ich noch arbeitsmäßig unterwegs bin, aber ich gucke sehr oft deine Sendung, weil auch, was du da erzählst oder was für Ratschläge du gibst, sehr interessant ist und ich finde es bombig, deine Sendung. So, jetzt kommen wir zu deinem Thema, Jürgen. Ich hatte versucht, dich zu erreichen, wie es um Haare ging. Ja, unser Thema vorige Woche, unser Hauptthema. Genau. Und da kam ich aber nicht durch und habe es einen anderen Tag versucht und man hat mich heute angerufen. Das fand ich sehr nett, erstmal auch an deine Mitarbeiter. So, ich hatte mal viel Pech gehabt im Leben, sag ich mal, ich wurde arbeitslos, meine Freundin hat sich von mir getrennt und so weiter und so fort. Also es war eine riesige nervliche Sache. Und dadurch habe ich den kreisrunden Haarausfall bekommen. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass du dann am Kopf zuerst ein kleines rundes Loch hast, wo gar keine Haare waren, wo Haare ausfallen. Ja, wo gar keine Haare nachkommen. Und dann kommt der zweite Fleck, und dann kommt der dritte Fleck, und der vierte Fleck. Ne? Aber nur am Kopf. Ja. Nicht am Körper. Zum Glück nicht am Körper. Wie groß waren die Flecken? Na, da kannst du schon sagen, die waren zuerst so groß wie ein altes 5-Mark-Stück. Und nachher war es das Dreifache. Es waren richtig große Löcher. Ich musste mir den Kopf kahl scheren lassen, weil es sah nicht mehr aus. Das sieht asozial aus. Und fielen diese Haare an diesen Stellen sehr schnell aus? Oder ja, so? Das ging an für sich schnell, ja. Zuerst bemerkst du das ja nicht. Ja, genau. Weil Das erste Mal hat mir ein Friseur darauf aufmerksam gemacht. Hat gesagt, hören Sie mal, da kriegen Sie aber eine kahle Stelle. Weil du kämpfst dich ja und guckst nur vorne im Spiegel rein. Genau, das war dann hinten, weißt du. Genau. Wie alt warst du da, als das war? Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, 15 Jahre her ungefähr. So, dann hast du die Haare ganz glatt rasiert. Ich habe mir eine Glatze rasiert, wo ich noch Schwierigkeiten mit meiner Mutter hatte. Die hat gesagt, wie kannst du sowas machen und so. Und sie ist aus dem Skinhead und Und wie ging es dann weiter? Sind die Haare irgendwann wiedergekommen? Ja, und da bin ich natürlich erstmal zu drei verschiedenen Hautärzten gegangen. Und da sagt der eine zu mir, das ist der kreisrunde Haarausfall, da kann man nichts machen. Da gibt es auch nichts gegen. Da können wir eine Tinktur drauf machen, irgendwas, aber wir können nicht versprechen, ob die hilft. Ist ja wohl eher auch ein seelisches Problem. Das ist ein nervliches, genau. Genau, als ein Hautproblem. Nee, ist eine nervliche Sache. Genau, ja. Ist eine nervliche Sache. Und da sagte der Jules Brünner hat das auch gehabt. Wollte er mich damit Und ja, und ich hatte mal ganz, ganz früher, hatte ich mal Schuppen gehabt und habe das mit meinem eigenen Urin, mit meinem Morgenurin, die Schuppenflechte, die ich hatte, bekämpft. Ja. Und das ging weg. Ja. Die Schuppen waren auf einmal mit dem Zeug vom Arzt, hat das nicht geholfen. Urin? Aber mit meinem eigenen Urin ging es weg. Also Urin ist ein ganz besonderer Saft. Ja, ja. Das ja. Stimmt. So, sag bloß, du hast dir den Urin, deinen ja. eigenen Urin auf den Kopf geschmiert. Ja, ich hab den in ich bin morgens auf Toilette gegangen, hab den in eine Tasse gesammelt, hab die Tasse vollgepinkelt, sag ich mal, ne? Und hab mir den dann über den Kopf geschüttet. Und ein bisschen verrieben und so weiter. Dann habe ich ungefähr, weiß ich, 10 Minuten vielleicht gewartet und habe dann geduscht. Ach so, du hast es nicht den ganzen Tag über deinen getragen? Nein. Ich habe mich dann... 10 Minuten einwirken lassen und dann geduscht? 10 Minuten ungefähr einwirken lassen und bin dann duschen gegangen. Wie riecht das, wenn man das hat einwirken lassen? Du kannst ja selbst nicht am Kopf riechen. Du riechst das gar nicht. Das verfliegt dann irgendwie. Das verfliegt, ja, du riechst das gar nicht. Und man darf da auch keine... Ich habe auch keine Ekel davor gehabt. Das ist meine eigene Flüssigkeit, sage ich jetzt mal so. Da hat man keine Ekel vor oder so. Gerade die asiatischen Völker zum Beispiel schwören auf die Heilkraft des Urins. Das ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren nur so erst so bekannt geworden. Es hat doch mal eine, auch eine Radiomoderatorin, die war, glaube ich, auch vorher im Fernsehen, die hat doch mal ein Buch darüber geschrieben. Ja, das war Carmen Thomas hier vom WDR, genau. Die hat das ganz populär gemacht. Genau. So, erzähl mal, wie es dann weitergegangen ist. Und, jetzt kann ich nicht so genau sagen, wie lange es gedauert hat. Vielleicht einen Monat oder sowas. Mhm. Oder ja, vielleicht 2 Monate. Ich weiß es nicht genau. So ungefähr. Ich habe das jeden Morgen gemacht. Ich habe das Zeug vom Arzt, das habe ich weggelassen. Das habe ich vorher ausprobiert. Mhm. Auch einen Monat ungefähr. Ne? Und das hat aber nichts geholfen. Da habe ich mir gedacht, versuchst du das eben. Mhm. Und ich nehme an, Entschuldigung, ich nehme an, dass das der Glaube, man kann ja sagen, was man will, aber der Glaube hilft ja auch vieles. Ja. In meinen Augen jeden Fall. Ja, wenn man irgendwie von etwas überzeugt ist, dann klappt das vielleicht besser. Ist denn danach so richtig der Haarwuchs wieder gekommen? Du wirst lachen. Ich hatte ja schon, ich war ja schon leicht angegraut an den Schläfen und so weiter. Die Haare sind schwarz zurückgekommen. Das ist ja eine ganz tolle Neuigkeit, dass Urin die Haare auch wieder zurück in die Farbe bringt. Ja, ja, aber nicht lange. Nicht lange. Ach so. Die waren nur am Anfang. Ich habe es ja dann gemerkt, weil ich hatte ja eine Glatze und wenn ich dann mit den Händen drüber ging, merkte ich ja die Stoppeln. Mhm. Auch da, wo vorher die Flecke waren. Mhm. Also, wir halten fest. Der Urin hat dir die Haarpracht zurückgebracht. Ja. Die waren zuerst schwarz, aber sind dann wieder die Schläfen sind dann wieder grau geworden. Sind die Haare dann bis heute geblieben? Ich hatte das dann nochmal nach einem Jahr ungefähr, hatte ich nochmal so Kreisrunde. Aber da sind nicht die Haare ausgefallen, sondern schneeweiß geworden. Ach so. An einigen Flecken. Mhm. Ne, und dann habe ich das wieder gemacht mit meinem Urin. Mhm. Und jetzt sind sie ganz normal. Ich habe also die Schläfen sind ergraut, aber vorne auf dem Kopf habe ich volles Haar. Mit meinem dunkelbraun. Du sagst, der Glaube versetzt Berge. Es kann aber bei Urin wirklich so sein, dass da Substanzen drin sind, die das wirklich wieder. Ja, ich nehme an, dass beides sein. Beides, ja, genau. Beides zusammen. Man soll ja auch Urin gurgeln, wenn man starke Halsschmerzen hat. Ja, das mache ich natürlich nicht. Man kann auch Urin trinken, für allerlei Krankheiten wird das empfohlen. Ja, ja, also. Ja, das habe ich noch nicht gehört. Ja. Und ob ich das machen würde, das weiß ich nicht. Ja, ja, das ist. Das ist doch schon wieder ein bisschen ein Tick zu viel, ne? Ja. Aber es ist ein altes Hausmittel, ein Jahrtausende altes Heil- und Hausmittel. Warum ist das, viele wissen das gar nicht. Ich habe das meinem Friseur erzählt, der war ganz baff erstaunt. Mhm. Er hat auch gesagt, also was mit dir passiert ist, das ist ein Wunder. Weil die Leute heutzutage lieber zur Arzneimittel oder zu irgendwelchen chemischen Keulen greifen. Ja, wahrscheinlich. Sagen wir mal, von Seiten der Industrie ja auch gar kein Interesse besteht, dieses zu bekannt zu machen. Die wollen ja Geld verdienen. Mit Urin verdient man kein Geld. Ja. Ne? Also das alte Lied. Ja, tolle Geschichte, Jürgen. Bringt vielleicht den einen oder anderen darauf, das mal auszuprobieren. Es kann nicht schaden, man sollte es mal probieren. Ja, wenn ich mich irgendwo geschnitten habe auf der Arbeit oder sowas, lasse ich pinkelig auch über die Schnittwunde drüber. Ja. Vielleicht sollte ich es auch mal ausprobieren, dann kriege ich wieder ganz schwarze, ganz dunkle Haare. du hast ja oben drauf zwar nicht viel, was du da hast, aber... Also ein bisschen grau an der Seite werden sie auch. Und, ja. Gut, Jürgen, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke auch und wie gesagt, Ich wünsche dir auch viel Glück und deine Sendung ist bombastisch. Dankeschön. Noch eine Frage. Hast du eigentlich mal ein Buch geschrieben? Ja, mehrere, ja. Ja? Ja, ja, werde ich mich mal drum kümmern. Ja. Okay. Alles Gute, tschüss. Danke, ciao, ciao. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer, wenn ihr uns hier gerne erreichen wollt, live und kostenfrei 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Dennis. Dennis ist 20. Hallo Dennis. Hallo. Dennis. Ja. So, über was reden wir beide? Also bei mir geht's darum, dass ich in meinen jungen Jahren, finde ich, beziehungsgestört bin. Das ist mein Hauptproblem. Warum meinst du das zu sein? Ja, weil ich halt aus meinem Freundeskreis mitkriege, dass halt alle eine glückliche Beziehung führen, oder die meisten teilweise schon von jungen Jahren, von 14 Jahren an und jetzt immer noch zusammen sind, heißt schon 5-6 Jahre zusammen sind und ich durch meine ganze Kindheit halt alleine gewandert bin sozusagen. Das heißt, du hast noch keine feste Freundin gehabt? Nein, nichts Ernstes. Also ich hatte schon eine Freundin, aber es war nie länger als 2-3 Wochen, also weil ich fühle mich dann so dermaßen bedrängt, dass ich das dann beenden muss. Ich kann das einfach nicht. Ja. Warst du groß verliebt mal? Nein, verliebt war ich noch nicht. Noch gar nicht? Nee. Und die Freundin, mit denen du da was hattest, da war auch nicht so viel Gefühl im Spiel? Nee, eigentlich gar nicht. Ich hab's einfach mal versucht, weil die Leute machen sich auch schon Gedanken. Die fragen teilweise schon, ja, Dennis, bist du schwul vielleicht? Ich sag nein. Und dann habe ich halt einfach mal versucht, ich gehe mit einem Mädchen zusammen, was Interesse an mir zeigt. In der Hoffnung, dass vielleicht nach und nach da vielleicht die Liebe raus erwächst, aber es ist nichts. Die Leute halten mich für gefühlskalt teilweise. Ich kann mich auch in die Situation nicht reinversetzen. Wenn mir jemand vorschwärmt, ja, das ist die Frau meines Lebens, auch das ist mir einfach unbegreiflich. Naja, wenn man das so noch nicht erlebt hat, kann man sich das ja auch nicht vorstellen. Nee, eben. Ist auch völlig okay und normal. Auf einer Seite bin ich dann halt froh, dass ich halt meine Unabhängigkeit habe, wenn ich dann mal mitbekomme, wenn Freunde Stress haben, dann, also Pärchen Stress haben, dann denke ich mir, ja gut, das kann ich mir jetzt alles ersparen, wie ich Single bin. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt mit einem Freundeskreis immer unterwegs ist und dann nur Pärchen bei sind, du da kommst dir auch vor wie das fünfte Rad am Wagen. Hast du denn schon sexuelle Erfahrungen gesammelt? Ja, das habe ich schon. Schon mit den Mädels, mit denen du da Kontakt hast? Ich habe mit 4 Mädchen schon geschlafen. War das gut? Ja, das ist ganz normal, okay. Also ich denke mir, da ist jetzt nicht so ein Unterschied bei. Das eine war eine einseitige Sache, da war es klar halt, also von beiden klar, dass wir nicht mehr wollten. Und die anderen hatten wahrscheinlich Interesse an der Beziehung. Es ist jetzt nicht so, dass ich jemand bin, der die Frauen mit Absicht verarschen möchte. Aber die haben sich wahrscheinlich mehr daraus erhofft, aber das kann ich halt nicht geben. Ja, wenn man es nicht kann, dann kann man es nicht. Dann richtig. Und wenn man das vorher nicht vorgespielt hat und Mädels belügt. Nee, das mache ich nicht. Weißt du, Dennis, mein erster Eindruck ist, Entspannung. Ich finde das nicht schlimm, wenn du mit 20 noch keine feste Freundin hattest. Ja. Mir ist schon völlig klar, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, wenn das der gesamte Freundeskreis und alle Leute um einen herum Freundinnen haben oder vielleicht, wie du gerade sagst, schon mit 14 und jahrelang. Ja, das ist bei denen so. Dann bist du halt ein Ausnahmefall. Vielleicht kommt es bei dir in 1-2 Jahren. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Ja. Für mich entscheidend ist, dass du dich im Moment ganz, ganz wohl fühlst. Ist das so? Ja, das ist es ja gerade. Ich fühle mich eigentlich eher nicht so wohl. Aber fühlst du dich nicht wohl, weil du den Druck von draußen spürst? Oder fühlst du dich nicht wohl, weil du wirklich eine Sehnsucht hast, die nicht befriedigt ist? Ja, das ist es eher, weil also dass ich der Druck macht mir zwar vielleicht auch ein bisschen zu schaffen, weil man halt immer so ein bisschen, ne, aber was das Hauptproblem ist einfach, dass ich mein ganzes Leben halt sozusagen alleine bin. Ich wohne alleine, ich habe niemanden an meiner Seite einfach. Ich komme mir einsam vor und ich kann das auch, ich verstehe es nicht. Ja. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin in der Ausbildung im zweiten Lehrjahr zum großen Außenhandelskaufmann. Ja, lebst du alleine in einer eigenen Wohnung? Ja, ich wohne alleine, ja. Hast aber einen Freundeskreis? Ja, einen Freundeskreis habe ich, wobei ich sagen muss, dass ich mich da auch schon ein bisschen am Ausgrenzen bin, weil es wird einem ja tagtäglich nur vor Augen geführt eigentlich, dass man alleine ist. Und es gibt keinen im Freundeskreis, der auch Single ist? Ja, doch schon, aber der überwiegende Teil ist es halt. Gehst du denn viel aus? Nee, gar nicht. Gar nicht? Also ich bin nicht der Typ, der gerne feiern geht. Ich gehe nicht in Diskos, das war früher mal, also ich ziehe mich eigentlich eher ein bisschen zurück. Ich bin eher so der gemütliche Typ, der DVDs guckt oder... Okay. Die Frauen schneiden dir natürlich nicht in deine Wohnung rein. Nee, das heißt, weil ich ja gar keine Gelegenheit habe, die kennenzulernen. Ja, genau. Das ist es. Also ich finde es nach wie vor nicht bedenklich und nach wie vor nicht irgendwie alarmierend. Was du natürlich tun musst, ist, du musst dich schon ins Leben reinbegeben. Wenn du dich immer mehr zurückziehst und deine DVDs zu Hause guckst, dann passiert auch nichts. Ja. Und ich schwöre, wenn über kurz oder lang wird es passieren, wenn du dich wirklich in eine Frau verknallst, dann stehst du in Flammen und dann ist all das vergessen, was du jetzt gerade gesagt hast. Dann wird das Interesse auch da sein und auch die Bereitschaft, dein Leben dann entsprechend auch zu verändern. Aber ist das nicht eigentlich so, dass man das in der Jugend eigentlich haben sollte, zumindest dieses Verliebtsein? Ich hatte das noch gar nicht, ich hatte noch nie. Das ist die Norm, Dennis, aber es gibt auch viele Menschen, die außerhalb der Norm leben und das ist auch sehr gut so. Es muss nicht alles immer so nach 0815-Muster gehen. Ja, das schon, aber ich finde das halt selber, ich fände das selber gern so gut, wenn ich meine Kindheit jemand an meiner Seite gehabt hätte, wo man mal früher zurücksagen könnte, das war meine Jugendliebe, oder? Ja. Das kann ich nie. Ich habe sowas nicht. Und ich glaube das auch einfach nicht, dass ich jemals irgendwie sowas finden werde, weil ich eigentlich bin ich ganz sicher. Du kannst es, wie es mit der Liebe so ist, mit allem, was so filigran ist wie die Liebe, du kannst es nicht erzwingen. Nein, erzwingen möchte ich das nicht. Du kannst es nicht erzwingen. Du kannst nur dein Leben insofern etwas korrigieren, dass du sagst, ich bin dazu bereit, theoretisch, und ich bin offen dazu. Und offen heißt, dass du dich auch raus ins Leben begibst. Unternimm viel mit Leuten, versuch auch mit zu auszugehen, wenn du Bock hast, oder geh auf jeden Fall dahin, wo auch junge Leute sind. Mehr kannst du nichts machen. Ist ja nicht schon immer so gewesen, dass ich mich so zurückgezogen habe. Ist halt nur in letzter Zeit, weil ich das halt so mitbekomme, dass ich halt ja mal so... Und wenn du dich jetzt aus Frust mehr zurückziehst, das ist der kolossale Fehler, den du machst. Lass es einfach so weiterlaufen wie bisher. Im Gegenteil, geh noch mehr raus und sei offen. Was kommt, das kommt. Und wenn es noch ein bisschen dauert, dann wird es noch ein bisschen dauern. Mach dir den Kopf nicht heiß. Ja, aber was mir noch zu denken gibt, ist, das ist so eine eingefahrene Sache. Dann man ist dann sein Leben lang... Also ich bin 20 Jahre und dann, ich war immer alleine. Ich hatte nie jemanden, auf den ich so Rücksicht nehmen musste, oder ich kenne das gar nicht. Okay, das ist jetzt deine Erfahrung, die du jetzt in den Jugendzeiten das gemacht hast. Das ist doch eine komplette Umstellung, dann welchen Partner hast. Okay, wirst du lernen, wirst du machen, bin ich ganz sicher. Das wird funktionieren. Mach dir da nicht so viel theoretisch den Kopf drüber. Du bist erst 20, nicht schon 20. Ich verstehe, von deiner Warte aus gesehen ist es jetzt vielleicht viel, aber ich sag dir so von außen objektiv gesehen, hast du noch alle Zeit der Welt. Wenn du anfängst, dich jetzt zu verkrampfen und da gefrustet deine DVDs anzugucken, ist das Falscheste, was du tun kannst. Ja. Geh es locker an, aber geh auch raus. Das ist wichtig. Aber man sollte doch dann auch Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel. Es ist ja nicht so, ich ziehe mich ja nicht nur zurück, weil ich jetzt... Dennis, na klar, es werden Gemeinsamkeiten, wenn du dich verliebt hast, werden auch Gemeinsamkeiten da sein. Lass es uns nicht so zerreden. Ich kann dir nur wirklich guten Gewissens Entwarnung geben. Mach dich nicht verrückt. Ja? Gut. Mein Lieber. Okay. Ich wünsche dir bald eine große Liebe. Vielen Dank. Dann wirst du lachen über das, was du heute gesagt hast. Ja, ich hoffe es auch. Ich habe die Hoffnung auch noch nicht auf. Nein, um Gottes Willen. Weißt du, wenn wir in 20 Jahren nochmal telefonieren, dann wird's eng. Aber jetzt ist das alles noch sehr im grünen Bereich. Alles klar. Viel Glück, mein Lieber. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema diese Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Katzen. Ich möchte mit euch rund um das große Thema Katzen sprechen. Hat euch eine Katze zum Beispiel schon mal das Leben gerettet? Hattet ihr mit oder wegen einer Katze mal einen Unfall? Wer von euch hat eine schlimme Katzenallergie? Wer von euch hasst Katzen und ist auch ganz frei und sagt, dass ich will mit diesen komischen Tieren nichts zu tun haben? Und wer von euch hat vielleicht schon auch mal etwas Übernatürliches oder irgendwas sehr nicht so Begreifbares mit einer Katze, wegen einer Katze erlebt? Gerne könnt ihr euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Gerne natürlich auch am Mittwoch ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung. Also Thema Katzen, unser Thema in dieser Woche. Und heute Nacht geht's weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit Timo. Und Timo ist 21. Hallo Timo. Ja, hallo Domian. Hallo Timo. Also ich wollte berichten aus einer schon etwas längeren Sucht, die ich jetzt seit kurzem aufgegeben habe, und zwar Spielen, aber nicht Spielen, so so im Casino oder so, sondern Computerspiele. Mhm. Also es war in meinem Fall World of Warcraft. Mhm. Und zwar war ich 18 Jahre alt, als ich mein Abitur fertig gemacht hatte. Mhm. Und dann hatte ich ja eigentlich nichts vor, so Studium, wusste ich nicht genau, was ich da studieren soll. Und eine Ausbildung hat mir auch nicht so zugesagt. Und dann bin ich durch einen Freund mhm. auf dieses Spiel gekommen. Und ja, es hat erstmal so angefangen mit so täglich so eine Stunde. Mhm. Und nach 6 Monaten, wo ich so richtig auf den Geschmack gekommen bin, wurden es dann schon an einigen Tagen 12 bis 14 Stunden. Wow. Das heißt, 12 also, bis 14 Stunden. Mhm. Ja, also es ging auch so weit, dass wir, also mal aus Spaß, seinen Marathon gemacht hatten, weil wir, also da kam gerade das neue Add-on raus. Hm, wer ist wir? Also ich und meine Gilde. Ja. Mhm. Also man kann sich, das ist ein MMORPG, da kann man sich mit ganz vielen Spielern so zusammenschließen. Ja, ja. Ja, und da gibt es auch so Gilden, das sind so normalerweise so 10 bis 50 Leute so. Mhm. Nur zur Information, die Leute, die das überhaupt nicht kennen, diese Leute sind alle online verbunden, die sitzen nicht bei dir im Zimmer. Genau, also ja, man ist auch über Teamspeak, so auch sprachlich verbunden, also man telefoniert praktisch direkt miteinander. Genau. Ja. Und so entstehen halt auch Freundschaften und als sie mir halt angeboten haben, da bei diesem Marathon mitzumachen, und zwar nachdem das neue Add-on rauskommt, also neue Spielinhalte verfügbar wurden, die man sich dann kaufen konnte, so mal so aus Spaß 24 Stunden durchzumachen. 24 um halt die Stunden? Besten zu sein. Mhm. Ja, also und das hast du gemacht? Die Besten zu sein. Ja, da habe ich mitgemacht. Es wurde aber auch ziemlich schwer. Auf jeden Fall, das, wo ich jetzt da drauf zurückblicke, weil ich halt wie verrückt das war. Ja. Weil also in deiner, lass mich mal, in deiner Hochzeit, das war also der Gipfel, waren diese 24 Stunden. Das hast du einmal 24 Stunden gemacht oder du hast es mehrere? Nee, einmal. Einmal. Und so im Durchschnitt in der Zeit hast du wie lange gespielt? Also zu meinen Hochzeiten halt so 12 bis 14 Stunden am Tag. Das finde ich krass, dann hat man ja eigentlich gar kein Leben mehr. Man ist ja nur noch in dieser Cyberwelt. Man hat. Ja, ich bin auch gar nicht mehr rausgegangen. Ich habe mich auch gar nicht mehr geduscht. Ich habe überall Pickel bekommen. Du hast zu Hause, ganz schlimm. Ja, du hast nur zu Hause gewohnt zu der Zeit? Ja. Hm? Und ich habe. Du hast ja nicht. Du hast dich auch nicht geduscht? Also sehr selten. Also einmal, das war, wo ich dann auch selber fast mich selber übergeben musste. Da hatte ich so 3,5 Wochen nicht geduscht. Ja. Und deine Mutter hat dir nicht gesagt, ja Junge, bevor du was zu essen kriegst, wasch dich erstmal? Also. Ich hatte noch nie ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Und dann, mein Vater hat sich auch von meiner Mutter getrennt. Mhm. Und dann habe ich auch einfach nur so von ihm so monatlich einen gewissen Betrag auf mein Konto bekommen. Und mir das selber halt, um dann irgendwie zurechtzukommen. Aber du hast dann bei deiner Mutter gewohnt? Nee, alleine. In einer eigenen Wohnung. Ach so. Weil ich hatte gerade gefragt, hast du bei deinen Eltern gewohnt? Hast du ja gesagt? Nein. Ah ja. Ja. Und also, um nochmal auf diese vier, also, dann 24 Stunden, da war man halt die ganze Zeit am PC und gegessen habe ich nicht. Und als ich auf Toilette musste, da habe ich wirklich eine Schüssel, damit ich mich nicht vom PC entfernen muss. Das aber. Und wenn du mal das größere Geschäft machen musstest, was dann? Auch in die Schüssel? Ja, halt, auch in die Schüssel. Auch in die Schüssel? Also, und da stand die Schüssel neben dem PC? Ja. Also das ist mir war doch in dem Moment egal, also ich war auf das Spiel fixiert. Aber man muss doch mal irgendwo mal ein bisschen was essen oder was trinken. Wie hast du denn das gemacht? Ja, das habe ich dann, wenn ich dann mal gegessen habe, da habe ich auch richtig reingehauen. Mhm. Und ich hatte auch immer nebenbei so eine Packung Chips. Ich bin ja ganz sprachlos mit der Schüssel. Denn wie lange stand denn diese Schüssel dann neben dir? Ja, nach diesem Marathon habe ich sie ja noch entfernt. Mhm. Aber, das klingt aber krass. Das ist aber richtig heftigstes Suchtverhalten. Ja, also ich sag das jetzt auch zum ersten Mal jemanden. Also ich habe mich bisher auch nicht zu meinen Gildenfreunden, und zwar wie die nannten uns die Elite Hexos. Zu denen habe ich das auch nie gesagt. Wie lange bist du denn jetzt davon weg? Seit einer Woche. Seit einer Woche erst? Also erst kurz. Und, das heißt, du bist voll auf Entzug gerade? Ja. Warum? Und ich hab halt auch zum ersten Mal seit 3 Jahren mal wieder ferngesehen und da habe ich deine Sendung halt entdeckt. Und dann dachte ich mir heute, ich rufe mal an und rede mit dir, vielleicht kannst du mir helfen, die Zeit noch durchzustehen. Wie kam denn die Entscheidung, dass du sagst, es reicht, ich mach nichts mehr? Ja, also ich habe in World of Warcraft einen Druiden gespielt und da kam mal so ein Patch, das heißt so eine Verbesserung, also zum Beispiel so von den Entwicklern, wo er dann ein bisschen schlechter gemacht wurde, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, vom Charakter vom Charakter her. Mhm. Da habe ich mir, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich bin auch schon sowieso jetzt viel zu weit gegangen. Ich muss jetzt damit aufhören. Ach so, das war so der I-Punkt, der dann gesagt hat, bewirkt hat, dass du gesagt hast, Schluss. Alle Achtung, dass du dann jetzt für dich selbst die Notbremse gezogen hast. Das heißt, du hast eine Woche nicht mehr gespielt. Ja, und seit drei Monaten läuft aber auch sexuell bei mir auch gar nichts mehr. Deswegen ich bin auch ziemlich frustriert, weil ich seit einem Jahr jetzt schon ziemlich fett bin, sage ich jetzt mal so. Ich bin echt. Was bist du fett geworden? Ja, ich bin echt richtig dick geworden. Was heißt Moment, sexuell? Ich gehe mal davon aus, dass du in dieser ganzen Zeit, während du gespielt hast, sowieso keinen Sex hattest. Da hast du gar keine Zeit zu gehabt. Aber du hast gerade gesagt, in den letzten 3 Monaten hast du keinen Sex. Nee, letzten 3 Jahre meine ich. 3 Jahre. Also seit ich 18 bin. Verstehe. Es muss radikal. Ja, also jetzt finde ich erstmal gut, muss ich ja sagen, dass du von dir aus die Konsequenz hattest und hast gesagt, Schluss, ich mache jetzt nichts mehr. Du gehst vor die Hunde, wenn du sowas machst, sowas weitermachst. Das siehst du ja gerade. Einmal seelisch, weil du in einer seelischen Abhängigkeit bist, einmal körperlich. Du wirst dick, du wirst krank dabei und man verkommt. Man verkommt, du sagst, du hast dich nicht mehr gewaschen, du kackst da neben deinem PC, das ist doch alles ekelhaft, ist doch furchtbar. Abgesehen davon bist du 21, ne? Genau. Ja, genau. Und dann müsste ja jetzt auch was anderes mal im Leben passieren. Also entweder ein Studium beginnen oder eine Lehre oder irgendwas. Und du musst rausgehen, du musst Frauen kennenlernen, du musst einen Freund haben und so weiter. Also ich hab mich jetzt über Telefon, weil ich ja noch nicht so richtig rausgehen möchte, in so einem Fitnessstudio angemeldet, um vielleicht auch was an mir zu ändern. Aber weil ich jetzt auch nicht masturbieren kann, weil mein Bauch halt so dick geworden ist. Also das ist mir selber auch extrem peinlich, dass ich da... So dick ist er geworden, dass du nicht masturbieren kannst? Ja, also mein Arm ist... Was wiegst du denn? Also so gerade 150 Kilo. Also nochmal, ich finde alle Maßnahmen, die du jetzt eingeleitet hast, wobei das wundert mich, wenn du 150 Kilo wiegst, kannst du doch masturbieren. Also ich hab's probiert, das ging nicht. Alle Maßnahmen, die du jetzt eingeleitet hast, sind gut. Gut, dass du es selbst machst. Ich kann dir nur noch zusätzlich empfehlen, wenn du den Eindruck hast, dass du es alleine nicht schaffst, auch noch zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen. Würdest du dich das trauen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte erstmal mein Aussehen verändern, bevor ich vor anderen Leute. Du könntest aber vielleicht. Okay. Aber wenn du in Not bist und denkst, ich schaffe das nicht, man kann auch bei so einer Stelle anrufen. Wir werden dir jetzt mal so eine Telefonnummer geben für einen Notfall. Ja. Ne? Vielen Dank. Gut, wenn du es für dich alles allein schaffst, Hut ab, finde ich immer gut. Aber wenn du irgendwie denkst, es geht irgendwie doch nicht, dann kannst du da anrufen. Wie hast du denn das wenige Chips, sagst du, und das bisschen Essen, was du gegessen hast, wer hat dir das denn in die Wohnung? Oder wie ist das in die Wohnung gekommen? Also mein Freund, der mir damals dieses Spiel halt gezeigt hat, der ist halt so ähnlich wie ich gewesen, nur dass er hatte noch einen Freund, also er hat es nicht so übertrieben wie ich. Mhm. Und er wohnte halt, also er war Nachbar. Und wenn ich was zu essen brauchte, habe ich ihm das halt über das Teamspeak gesagt und er hatte mir das immer mitgebracht. Also er war immer sehr nett zu mir. Völlig bizarr. Ja. Jetzt legst du auf, Timo, wir rufen dich nochmal an. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an, versorgt dich mit der Telefonnummer und dann aktiviere jetzt wirklich alle Kräfte, dass du in dieser Weise weitergehst. Du bist auf dem richtigen Weg. Und du hast, glaube ich, noch in letzter Sekunde die Notbremse gezogen. Das finde ich gut. Danke, Domian. So, sehr gerne. Ich war sehr aufregend in diesem Gespräch. Danke. Das hat mich sehr aufgeregt. Ist alles okay. Also ich bin sehr aufgeregt gerade. Okay, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Das war Timo und hier geht's weiter mit Dieter. Dieter ist 71, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dieter, hallo. Was ist denn dein Thema, Dieter? Ja, ich weiß nicht mehr ein noch aus mit meiner Frau. Ich bin 45 Jahre verheiratet und ich bin seit 6 Jahren schon in Pension. Ich war vorher Haupt- und Realschullehrer. Mhm. Und habe selbst vor 5 Jahren Morbus Parkinson bekommen. Mhm. Fühle mich aber noch pudelwohl. Ich spiele noch Tennis und so. Ich bin also noch ein sehr kommunikativer Mensch. Ich gehe auch aus dem Haus. Aktiver so, Mann. Ja, das bin ich noch. So wie ich das so sehe. Mhm. Nur meine Frau, die hat jetzt seit 2 Jahren, das wird immer schlimmer, die leidet so unter starken Depressionen, wie heute auch wieder. Mhm. Und es ist unheimlich schwer, mit ihr jetzt auszukommen. Ich war zum Beispiel heute in der Stadt, habe ihr auch gesagt, dass ich in die Autowerkstatt muss. Da kriegte ich innerhalb von 5 Minuten oder sagen wir höchstens 10 Minuten 10 Anrufe, wo ich denn bin und ob ich nicht nach Hause komme und. Mhm. Es ist also schlimm momentan. Aber ich möchte gleich sagen, ich möchte sie nicht weggeben. Ich möchte versuchen, mit ihr zusammen zu leben. Mhm. Wie lange hat sie denn diese Symptome schon? Ja, ich würde sagen, so in den letzten 3 Jahren ist das immer stärker geworden. Ja. Es äußert sich auch darin, wir hatten natürlich auch mal einen schönen Bekanntenkreis. Da haben wir uns mal da getroffen. Und wenn wir jetzt dran waren, da hat sie nichts mehr gemacht. Die haben sich natürlich auch ein bisschen abgewandt. Mhm. Glaubst du denn, dass es eine Depression ist oder glaubst du, dass es weitreichender ist? Ja, ich habe so das Gefühl, geht auch mit beginnender Demenz einher. Wart ihr denn noch bei keinem Arzt? Doch, schon bei 2 Ärztinnen. Was sagen die denn? Aber ja, die verschreiben ihr Tabletten und sie schläft davon nur ein und sagt, zu der Ärztin gehe ich nicht mehr. Was war denn die Diagnose dieser Ärztin oder dieser Ärzte? Da war überhaupt keine Diagnose, denn sie ist nur einmal hingegangen und dann nicht mehr wieder. War das eine Psychiaterin? Ja, eine Neurologin. Eine Neurologin aber oder, auch, oder aber eine auch Psychiaterin. Psychiater und Neurologie. Mhm. Sie kam in der ersten Sitzung ja gar nicht groß dazu. Sie mussten erstmal Blut abnehmen, das Übliche. Ja. Und was dann ist sie schon nicht mehr wieder hingegangen. Sie ist schwer, das hat sie von der Mutter, schwer therapierbar. Was, von der Mutter ist sie schwer therapierbar? Ja, also die Mutter hat das, die war genauso. Hm. Wie meinst du das? Da sieht man Parallelen. Ja, die meidet die Ärzte und... Ach so. Hm. Also es wäre natürlich jetzt erstmal ganz wichtig, eine richtige Diagnose von einem guten Arzt zu erfahren. Was ist es? Ist es wirklich eine anfängliche Demenz? Ist es eine schwere Depression? Ist es irgendeine andere seelische Erkrankung? Und erst dann, wenn man das wirklich weiß und wenn man euch oder ihr das auch richtig erklärt, kann man ja gezielt auch Medikamente verabreichen. So klingt mir das so, als wäre das so ein Schuss in den Nebel. Dass sie nur müde wird, das ist ja nicht Sinn der Angelegenheit. Eben. Aber sie sitzt auch im Wohnzimmer. Ich muss, so wie heute zum Beispiel, ich muss das Licht ausmachen. Sie hasst also Licht, das ist fürchterlich. Ich weiß nicht, ob Sie sich das so vorstellen können, aber das ist tatsächlich so. Mhm. Ich hatte im letzten Winter von einem Arzt einen Lichtbogen. Mhm. Im Winter, das Licht soll ja dann auch wirklich bei Depressionen helfen. Ja, das ist... Sie nimmt das gar nicht. Sie nimmt das nicht. Sie sitzt in ihrer Dunkelheit und ich muss daneben sitzen. Und wenn ich dann im Keller bin, dann ruft sie immer, wo ich bin. Oder wenn ich jetzt hier wie jetzt am Computer sitze, jetzt schläft sie Gott sei Dank, da habe ich dann noch meine freien Stunden. Aber wie stelle ich mir das vor bei euch abends? Im Winter wird es früh dunkel, um 5 Uhr manchmal schon? Ja, sie sitzt nicht total im Dunkeln, aber es ist keine Lampe an. Und wenn, dann ist die Flurlampe an oder eine kleine Stehlampe. So ganz wenig Licht ist noch vorhanden, aber das ist, man kann nichts lesen und gar nichts. Kannst du denn oder könnt ihr denn Fernsehen gucken? Ja. Das geht. Der geht von früh bis abends. Ja. Meidet sie denn im Sommer auch das Sonnenlicht? Nö, das nicht. Das nicht. Mhm. Dieser Arzt, der dir den Lichtbogen empfohlen hat, ja. Ist das auch ein Psychiater? Der ist gleich, der ist auch Psychiater. War sie bei dem schon? Diesen Lichtbogen, das weiß der Arzt gar nicht, habe ich von einer Bekannten, die brauchte den nicht mehr und hat ihn dann nicht rechtzeitig zurückgegeben. Ich weiß nur, dass es von einem Psychiater ist. Ach so, es gibt ja keinen direkten Kontakt. Nein. Also, ich war nur bei zwei Ärztinnen. Ja, Dieter, also ich sag's nochmal, was ich für wirklich ganz, ganz dringend halte, ist, dass das ordentlich diagnostiziert wird, was deine Frau hat. Nur dann besteht überhaupt die Chance, dass man ihr helfen kann. Und man kann gegen so viele schwere seelische Erkrankungen heutzutage gut helfen. Nicht immer, aber in vielen Fällen schon. Aber wenn man nicht weiß, was es ist, kann man noch nichts unternehmen. Könntest du sie denn bewegen, nochmal zu jemand anderem zu gehen oder dass ihr zusammen dahin geht? Das könnte vor allem meine Tochter machen. Mhm. Zu der hat sie ein gutes Verhältnis, noch besser als zu mir. Mhm. Und wenn sie mit ihr schimpft, dann geht sie auch mit der Tochter mit. Dann mach das doch, dann recherchier du doch zusammen mit der Tochter einen guten Arzt. Das kann man ja rauskriegen. Dass es diesmal dann wirklich ein guter ist. Das muss ein Psychiater möglichst, am besten wäre es, wenn es ein Psychiater wäre, der auch Psychotherapeut ist und Neurologe. Das gibt es. Die so alle drei Dinge in einem vereinbaren. Und wenn ihr dann zu diesem Arzt gehen würdet. Ja, da ist noch ein anderes Problem. Ich weiß nicht, ob das da auch eine Rolle spielt. Ich muss, wenn ich mal eine Flasche Weinwein zu Hause habe, oder ein Bier, das muss ich alles in meinem Arbeitszimmer deponieren und ziemlich hoch, damit sie nicht da dran kommt. Das heißt, sie würde auch Alkoholiker... Sie hat schon, ja. Ja, Dieter, das ist aber allerhöchste Dringlichkeit, dass sie in gute ärztliche Behandlung kommt. Vielleicht sogar, ich weiß es nicht, müsste der Arzt entscheiden, vielleicht sogar für eine Weile mal stationär behandelt werden. Ja, das Problem ist bloß, auf mich hört sie da nicht so. Sie nehmen mich da nicht für voll. Aber die Tochter, eure Tochter? Die Tochter, ja, aber die wohnt in Regensburg. Wie weit seid ihr entfernt voneinander? Oh, das sind so 550 Kilometer. Mhm. Aber die kommt häufig und ruft auch jeden Tag an. Ist das eure gemeinsame Tochter? Ja, natürlich. Mhm. Wir sind schon 45 Jahre verheiratet. Du hast auch ein gutes Verhältnis zu der Tochter? Ein sehr gutes. So, dann berat das mit deiner Tochter. Sag das ganz dringend, was geschehen muss. Die Mama, deine Frau, muss in gute ärztliche Hände. Ja, und wenn die Tochter Zugang zu ihr hat, dann muss sie so, sie kann es ja auch per Telefon erstmal einleiten oder wenn sie kommt, kann man das ja auch machen. Sie geht auch heute wieder, ich habe das noch in Erinnerung, wie eine Betrunkene durchs Haus, obwohl sie nichts getrunken hat. Ich appelliere auch an euer Verantwortungsgefühl, Dieter, ihr müsst was unternehmen. Nur durch Zwang, ich bin also, wie man so schön sagt, ein Weichei. Ich kann niemanden zwingen, das schaffe ich einfach nicht. Nein, du kannst zwar ein bisschen schreien oder schimpfen oder nein, so alles. Nein, du musst auch nicht zwingen. Wenn der Schlüssel zu ihr die Tochter ist, dann mach es über die Tochter. Jeden Monat, wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist jetzt 68. So, jeder Monat, der vergeht, verschlimmert ihre Erkrankung. Mhm. Jeder Monat, den ihr eher zu einem Arzt geht, kann sein, dass sie vielleicht wieder stabilisiert wird. Wie war sie denn früher so drauf? Was war sie früher vor der... Sie war eigentlich lustig. Sie war, ist eigentlich auch, wenn sie so keine Beschwerden hat, keine Depression, in der Nachbarschaft auch sehr beliebt. Mhm. Sie kann auch ganz anders. Mhm. Bloß dann haut sie, dann wird sie von irgendjemandem inneren Schweinehund wieder umgehauen. Mhm. Also, Dieter, die Tochter, du musst dringend mit deiner Tochter sprechen und ihr müsst etwas in die Wege leiten und zwar schnell. Ja. Das müsst ihr machen, das sonst würdet ihr euch Vorwürfe machen hinterher, wenn die Mutter noch oder deine Frau noch mehr erkrankt. Ja, das will ich versuchen. Sie hat sich schon ein Becken gebrochen und schon das Hüftgelenk. Sie fällt ja immer hin. Ja. Also, mehr kann ich nie sagen, Dieter. Gut. Ich wünsche wirklich, dass ihr ein gutes Händchen, dass ihr einen guten Arzt findet. Das also ist das A und O. Ja. Mit meiner Tochter zusammen werde ich mich darum kümmern. Ganz schnell, ja, ganz schnell. Gut. Alles Gute und viel Glück und viel Erfolg, Dieter. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mal hier zu sehr gerne auszusprechen, mein Herz loszuwerden. Sehr gerne, Dieter. Alles Tschüss. Liebe und alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, hier ist Heike. Heike ist 53. Guten Morgen, Heike. Ja, hallo Domian. Noch nicht, aber will ich werden. Sagen wir Heike 52. Ja, richtig. Ja, folgendes. Ich habe kein nettes Thema. Und zwar haben wir heute Morgen erfahren, dass mein Bruder wohl im Sterben liegt. Er ist 47. Und zwar muss er 2007 oder 2008, das wissen wir nicht genau, ein Herpesvirus im Gehirn sich eingefangen haben. Ach, ein Herpesvirus? Wie und wodurch, wissen wir nicht. Das gibt es, ein Herpesvirus im Gehirn. Das gibt es. Wir wollten das auch erst nicht glauben. Ich hatte damals auch im Internet nachgeguckt, konnte da nichts finden. Heute hatte ich was gefunden. Und zwar ist das Herpes Simplex Enzephalitis durch einen Herpesvirus hervorgerufen. Und wie kriegt man das? Das geht über die Blutbahn, wenn man eine Verletzung hat und der Virus da wohl reingelangen kann in den Körper. Wie ist dein Verhältnis zu dem Bruder? Zwischenzeitlich war es nicht sehr gut, aber das hatte wohl auch mit der Krankheit zu tun. Mhm. Er hat sich nicht helfen lassen wollen und wurde dann auch pampig, wenn er merkte, dass man da so ein bisschen eingreifen wollte. Mhm. Weil er ist jetzt seit 5-6 Jahren arbeitslos und hat dann wohl auch dem Alkohol sich verschrieben. Mhm. Starke Tabletten, die Wohnung verkommen lassen. Lebt er alleine? Ja. Ach so, das auch noch. So, und jetzt war es, also vor 2 Jahren hatte ich seine Wohnung schon mal aufgeräumt mit meinem Mann zusammen und dann wollte er keinen Kontakt mehr. Hatte mit meinen Eltern noch Kontakt, mein Vater ist letztes Jahr gestorben und meine Mutter ist jetzt alleine mit ihm immer. Er hat auch viel gelogen, muss man noch dabei sagen, dass man da auch immer nicht wusste, was stimmt jetzt, was ist jetzt wirklich richtig. Ach, er wohnt jetzt bei der Mutter? Nein, er ist im Krankenhaus seit 4 Wochen. Aber wohnte vorher bei der Mutter? Nein, er hatte die Wohnung alleine, aber die beiden hatten immer noch Kontakt. Ach so, weil du sagst, die Mutter mit... Okay. Ja, weil sie hat ja auch immer viel bezahlt für ihn. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ärzte lange im Dunkeln getappt sind, was er denn nur hat. Das weiß ich eben nicht. Das weißt du nicht. Es ist damals so gewesen wohl, dass er wohl wie ein Volltrunkener durch die Wohnung gelaufen ist, gestürzt ist und nicht mehr sich alleine aufrappeln konnte. Und dadurch ist er ins Krankenhaus gekommen und die haben dann 2 Tage lang untersucht und haben das dann rausgefunden. Wann war das, wenn er ins Krankenhaus gekommen ist? Das muss 2007, 2008. Ach so, damals. Mhm. Ja, damals. Jetzt? Und jetzt haben wir erfahren, dass er wohl auf eigenen Wunsch aus dem Krankenhaus gegangen ist. Damals. Okay. Das hat er aber keinem gesagt. Mhm. Jetzt gehen wir mal in die Jetztzeit. Er liegt jetzt wieder im Krankenhaus. Er ist extrem schwer erkrankt und du sagst, du hast heute Morgen erfahren, dass er wahrscheinlich sterben wird. Ja, nicht nur wahrscheinlich, das ist schon das Endstadium, so wie ich das verstanden habe. Wieso erfährst du das erst jetzt? Ja, weil meine Mutter immer versucht hatte, einen Arzt zu sprechen. Und irgendwie hatte ich wohl auch das Gefühl, die wollten irgendwie nicht so richtig oder die wussten es noch nicht. Hast du ihn denn die letzten Wochen nicht besucht? Nein, ich hatte immer von meiner Mutter gehört, was los war, weil ich die ganze Zeit mit der Wohnung auch beschäftigt war. Da war ja auch Druck von dem Vermieter, weil der das mitbekommen hatte. Aber da stimmt doch was mit eurem Verhältnis nicht. Sonst wärst du doch hundertprozentig trotz Wohnung mal ins Krankenhaus gegangen. Ja, das war ja so. Vor 2 Jahren hatten wir wieder Kontakt aufgenommen, weil das ja auch mit meinem Vater alles so schwer lief. Der hatte Parkinson. Und dadurch hatten wir ja erstmal davon erfahren, dass das alles so schlimm läuft, mit ihm auch. Und da hatten wir ihm dann erstmal geholfen, die Wohnung wieder in Schuss zu bringen. Und damals war es passiert, er ist noch Auto gefahren und ist mit dem Auto in eine Bushaltestelle reingerast. Ach du Gott. Gott sei Dank keiner verletzt. Und er konnte sich nicht daran erinnern. Und da haben die Ärzte nur zu ihm gesagt, er wäre Alkoholiker. Da hat keiner mehr nachgeforscht, wieso, warum, weshalb das jetzt passiert ist. Ja, und dann haben wir auch gesagt, es ist wohl besser, du fährst kein Auto mehr. Und daraufhin wollte er eben keinen Kontakt mehr mit uns. Ich verstehe. Und meine Mutter ist da nicht so, dass er sich da durchsetzen konnte. Ja, jetzt hast du das heute Morgen erfahren. Ja. Bist du dann hingegangen? Ich bin dann heute Nachmittag hingegangen. Was hast du gesehen? Wie hast du ihn vorgefunden? Ja, wie habe ich ihn vorgefunden? Er ist sehr abgemagert. Er ist bei 1,90 Meter, wie ich da noch knapp 60 Kilo. Mhm. Die Beine sind langgestreckt wie im Dauerkrampf. Mhm. Die Hände und Füße sind eiskalt. Ist er bei Bewusstsein? Ja, ich habe auch mit ihm gesprochen. Ach. Er ist wie ein alter Mensch, der nur noch in der Vergangenheit lebt. Mhm. So die letzten Jahre, da sind immer nur so einzelne Brocken, die ihm dann einfallen. Mhm. Er hat zum Beispiel meine Mutter heute gefragt, wie geht's dem Vater? Ja. Der letztes Jahr gestorben ist. Das heißt, er weiß auch nicht, wie es um ihn steht? Nein. Meine Mutter ist dann allerdings rein und hat zu ihm gesagt, ja, die Heike hat jetzt mit der Frau Doktor gesprochen. Und dann wollte er dann natürlich wissen, was sie gesagt hat. Und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, ich sagte, eine Herpesinfektion, die du damals hattest, die hast du nicht richtig auskurieren lassen. Und dann hast du wohl die falschen und zu starken Tabletten genommen und dann noch Alkohol. Mhm. Ich habe ihm jetzt natürlich nicht gesagt, welche Auswirkungen das jetzt hat. Wie hat man das denn jetzt rausgekriegt, dass es der Herpes ist? Das hat die mir nicht gesagt. Ich nehme mal stark an, dass die irgendwie untereinander vielleicht mal nachgeforscht haben, ob er irgendwo zur Untersuchung war. Oder durch die Hausärztin. Wie gesagt, die Ärztin heute mir gegenüber war sehr mit großem Abstand. Sie hat noch nicht mal gegrüßt oder sich vorgestellt. Also sie war direkt von oben herab. Ja, wie so oft leider immer noch. Ja. Das heißt, ihr, die engsten Verwandten, wisst jetzt gar nicht so ganz genau, was die Zusammenhänge sind. Ihr wisst nur, dass es so ernst ist, dass der Bruder sterben wird. Ja, genau. Und jetzt ist ja auch meine großen Bedenken. Sie sagte, ja, entweder soll er ins Hospiz oder in die Reha. In die Reha? Ich sag, Moment, Reha? Zum Sterben in die Reha? Ich sag, Reha ist doch, um es wieder besser werden zu lassen. Ich sag, Sie sagen doch, er liegt im Sterben. Ja, ich habe trotzdem einen Antrag gestellt. Wie bitte? Was ist denn das? Ja, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und hat sie denn wirklich gesagt, dass der Bruder sterben wird? Ja. Sie sagte, er hat eine schwere Gehirnerkrankung und das sind die letzten Züge. Peng, Ende. Und dann stellt sie einen Antrag für die Reha, für eine Reha? Ja, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Konnte sie mir auch nicht erklären. Oder wollte nicht. Und er war die Nacht jetzt auch auf Intensiv, weil er einen schlimmen Krampf hatte. Im Gehirn. Und die Nacht hat wohl auch der Bettnachbar mitbekommen. Er hatte wohl Zigaretten in der Schublade, hat sich eine Zigarette angezündet und die in eine Windel ausgedrückt. Ach du lieber Gott. Ja, dann müsst ihr die Zigaretten ihm wegnehmen. Haben wir natürlich sofort gemacht. Heike, ich finde, du musst mit deiner Mutter zusammen am besten morgen versuchen, einen anderen Arzt oder den Chef von dieser Ärztin zu sprechen. Hier geht's ja um eine ganze, es geht ja um Tage vielleicht, dass. Ja, oder vielleicht nur noch Stunden, das wissen wir ja noch nicht. Man weiß nicht, dass er zumindest in der letzten Zeit, falls er jetzt doch noch einige Tage oder Wochen leben sollte, dass er adäquat behandelt wird. Ja, ja, meine große Sorge ist ja dabei, er ist in einem sehr großen Krankenhaus, aber in diesem Krankenhaus ist keine neurologische Station. Und das ist ja nun mal was Neurologisches. Und von daher habe ich das Gefühl, er wird jetzt einfach nur noch so dahin siechen, wenn sie sich gar nicht groß kümmern und ihm auch vielleicht nicht die richtigen Medikamente geben. Ja, das ist natürlich jetzt alles Stochern im Kaffeesatz. Das kann ich natürlich gar nicht beurteilen. Nee. Die Frage ist, wie final die Erkrankung ist. Wenn die Erkrankung wirklich final ist und man sagt, er hat überhaupt keine Chance mehr, dann braucht er auch keine Neurologie mehr. Ja, ja. Dann braucht er eine Palliativstation oder ein Hospiz. Ja, der Meinung bin ich ja auch. Und deshalb musst du mit deiner Mutter zusammen, ihr seid die nächsten Verwandten, müsst ihr morgen darauf bestehen, dass ihr mit einem anderen Arzt, also mit dieser komischen Ärztin da redet. Und wenn das nochmal so klar ausgedrückt wird, dass er nicht mehr lange zu leben hat, dann besorgt für ihn einen Platz in einem Hospiz. Ja, jetzt ist meine Frage, kommt man da so ohne weiteres dann auch dran? Ja, das muss man schnell organisieren und ich weiß nicht, in welchem wo lebst du? In einer Stadt? In Oberhausen, ja. Das wird möglich sein im Ruhrgebiet. Ja, wir haben mehrere, nur ich weiß, dass da auch Wartelisten sind, ne? Okay, da machen wir uns jetzt mal schlau und wir haben auch Telefonnummern, wie du dich da sehr schnell informieren kannst. Na, das wäre toll. Ja, das machen wir. Ja. Also nochmal dringend rede morgen mit einem kompetenteren Arzt, als offensichtlich diese Frau es war. Ja. Und dann setz dich ans Telefon und telefonier rum. Wir werden dir jetzt die Telefonnummern geben. Ja, das ist schön. Sehr gut. Liebe Heike, dann wünsche ich viel Kraft, dir und deinem Bruder alles Gute und wir melden uns jetzt gleich. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und er ist 23 Jahre alt und er heißt Andi. Hallo Andi. Er ist 23 Jahre alt und heißt Andi. Hallo Andi. Mensch, hallo Andi, hörst du mich nicht? Ja, ich höre dich. So, ich habe hier schon zweimal guten Tag gesagt zu dir. Ja, genau. Wo bist du? Ich bin im Bett jetzt. Gut, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Um was geht's denn, Andi? Ja, bei mir geht's um einen Gehirntumor. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendwas anderes noch gibt, weil der Arzt hat zu mir gesagt, das wäre eine Chemo und eine Operation vielleicht. Aber ich müsste mich da entscheiden. Jetzt habe ich mir vielleicht gedacht, dass du das vielleicht weißt, dass irgendwas anderes noch gibt. Ja, ich bin also erstmal vorausgesagt absolut kein Mediziner und ich kann auch keine medizinische Beratung machen. Aber erzähl erstmal von deiner Situation. Du bist 23 Jahre alt und hast einen Gehirntumor. Ja, das ist folgendes. Ich bin zum Arzt gegangen wegen einem Zeckenbiss, weil ich vor einem Jahr von einem Zecke gebissen worden bin und jetzt ungefähr vor 6 Wochen ungefähr jetzt, ich will mir das nicht jeden Tag, also keine Ahnung, ob das jetzt am Tag genau ist, das ist ja nicht so wichtig, aber vor 6 Wochen habe ich dann erste Lähmungserscheinungen gehabt. Mhm. Dann bin ich zum Arzt gegangen, dann hat er gemeint, ja, nehme Blut ab, da ist aber dann nichts rausgekommen. Dann hat er mich in ein Krankenhaus geschickt mit Neurologie. Mhm. Die haben dann CT gemacht, vom Kopf, CT vom Rückenmark, Rückenmark abgenommen. Und dann haben sie gesagt, die hätten Tumor hinten rechts dran. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt heißt. Wo hinten rechts? Im Kopf oder im Rückenmark? Nein, im Kopf. Im Rückenmark ist nichts. Der hat nur noch keine Metastasen gebildet und nichts. Der ist im Moment noch gutartig. Mhm. Der ist ungefähr so groß, wie der, wenn du einen Zeigefinger und Daumen zusammentust. Ungefähr so. Jetzt bin ich da eigentlich total verwirrt, weil der hat ja auch gesagt, ich soll mich jetzt so mit einem Therapeuten befassen. Es kann sein, dass ich wegen dem sterbe. Und also ich bin im Moment nur noch am Überlegen, was ich machen soll. In 2 Wochen soll ich zu dem gehen, ob ich Chemo mache oder ob ich die Operation gleich machen will. Du bist jetzt zu Hause, bist nicht in einem Krankenhaus. Nein, ich bin jetzt zu Hause. Du hast von einem Arzt die diese Diagnose bekommen und der hat zu dir gesagt, gut, der hat zu dir gesagt, daran kann man sterben. Ja. Der hat zu dir gesagt, man kann das operieren und oder Chemotherapie machen. Man kann entweder Chemotherapie machen, dass er kleiner wird und dann operieren, oder wenn man Glück hat, dass man Chemotherapie macht und er verschwindet. Mhm. Aber das ist wieder mal so Glückssache, sagen wir es so. Mhm. Gut, aber sowas gibt es, das stimmt in der Tat. Und der hat dir jetzt eine Bedenkzeit gegeben, was du tun sollst. Ja, er hat gemeint, ich soll mich eigentlich davor vorbereiten, ob ich jetzt zum Beispiel operieren will. Und das kann jede Operation ist, wie heißt das jetzt? Hat ein Risiko, natürlich. Risiko, ja, klar. Natürlich, Und das am Kopf sowieso. Mhm. Hat er mir eigentlich eher vorgeschlagen, ich soll jetzt erstmal mit der Chemo anfangen und schauen, ob der kleiner wird oder ob er ganz verschwindet. Mhm. Aber ich habe im Internet nachgeschaut, wenn man eine Chemo macht, da ist man dann so kaputt, da muss man nur noch übergeben und fallen einem Haare aus und also was da alles drinsteht, das will ich jetzt gar nicht sagen, ey. Ja, natürlich sind Chemotherapien schwierige Sachen und fast immer mit großen Belastungen verbunden. Allerdings bergen sie auch die Chance, dass man den Krebs besiegt oder sogar, dass man gesund wird. Die Chance ist klar, damit verbunden. Logisch. Der Weg ist hart, das ist schon wahr. Ja, klar. Hast du denn zu diesem Arzt ein Vertrauen? Ja, ich kenne den jetzt schon, ich habe den jetzt schon seit 4 Jahren als Hausarzt jetzt, aber der hat ja gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Chemo machen will, dann muss ich nach München in eine Klinik, da ist eine speziell für sowas. Mhm. Oder halt in Ulm, das ist immer so, wo ich halt näher dran sein will und alles, weil er selber kann mit der Chemo oder mit der Operation ja gar nichts machen, er ist immer Hausarzt. Achso, er ist nur ein Hausarzt? Er ist immer ein Hausarzt, ja. Dachte, der kann mit der Überweisungen machen und alles. Ah, ich verstehe. Ich hatte verstanden, dass du in einer Klinik schon untersucht wurdest und man dir das da so erklärt hat. Nein, diese Untersuchung... Ja, doch, das hat schon auch gestimmt. Ja, ich war ja in einer neurologischen Klinik. Die haben mir den Befund ja gegeben und haben das meinen Hausarzt gekriegt. Ach so, verstehe. Mhm. Deswegen. So, jetzt finde ich als nächsten... Welche Symptome hast du eigentlich zurzeit? Zurzeit habe ich Sehstörungen und Lähmungserscheinungen. Zwar nicht regelmäßig, aber sagen wir mal einmal in 2 Wochen mit Sicherheit, dann kann ich zum Beispiel meine ganze linke Seite nicht bewegen. Mhm. Und deswegen bin ich im Moment auch arbeitsunfähig. Mhm. Das ist ja klar, weil ich bin Maurer und alles. Also wenn ich jetzt nicht alle 2 Wochen dann linke Seite lähmen bist, das ist halt ein bisschen blöd. Mhm. Also Andi, ich kann dir natürlich nicht sagen, was du jetzt, welche, ob du jetzt dich operieren lassen sollst oder Chemotherapie machen sollst oder dergleichen, das kann ich nicht sagen. Das wäre ausgesprochen unredlich, das hier zu machen. Aber was ich dir sagen kann, ist Folgendes. Ein Hausarzt hat dir das so erklärt. Es gibt hervorragende Hausärzte, es gibt auch Hausärzte, die nun gerade nicht die tollsten Fachleute für so ein kompliziertes Gebiet sind. Ich rate dir dringend, einen kompetenten Arzt in einer Klinik aufzusuchen, die sich mit Gehirntumorerkrankungen beschäftigt, um dir da einen Rat einzuholen, was du machen sollst. Ja, die haben ja auch gesagt, dass ich, wie gesagt, ich habe 2 Möglichkeiten, das haben die ja auch gesagt in der Neurologie. Und dann habe ich aber gemeint, sie sollen den Brief an meinen Hausarzt schicken, weil ich deren Neurologie nicht vertraue und meinem Hausarzt vertraue ich 100%, wenn der das sagt, dann steht es. Okay, deswegen. Aber jetzt soweit sind wir jetzt, dass du damit jetzt nicht weitergekommen bist. Ja, ja, ja. Du musst jetzt du kannst das ja gar nicht alleine so entscheiden. Du musst ja mit einer Kapazität reden, mit Leuten, die sich letztendlich nur mit Gehirntumor oder hauptschwerpunktmäßig mit Gehirntumoren beschäftigen, dass die das einschätzen, was das Klügste ist, in diesem Fall zu machen. Es geht ja gar nicht darum, was einem am besten gefällt, sondern es geht darum, was am klügsten ist, was am effektivsten ist. Wenn du da schon eine Klinik in München genannt worden wurde oder auch in Ulm, das ist ja egal, es muss eine große Klinik sein, die genau sich damit beschäftigt. Und da musst du schnell hin, das rate ich dir dringend. Und du musst dich da beraten lassen. Ja, ja, klar, logisch, logisch. Er hat ja gesagt, wenn ich mich entscheide, das ist ja bloß eine Vorbereitung für mich selber, weil ich soll ja eigentlich, wie gesagt, auch zum Therapeuten, vielleicht um meinen Tod zu reden, weil ich muss ja wahrscheinlich dann durch die 5 Phasen gehen, Verleumdung und alles andere. Ja, nur mal langsam. Nee, er hat gemeint, das ist alles nur Vorsichtsmaßnahme. Ja, aber jetzt geht es erstmal darum, dass eine optimale Therapie für dich rausgesucht wird. Mhm. Und wir wollen hoffen, dass du wieder ganz gesund wirst. Ja, ich auch. Ja, genau. Also natürlich muss man sich mit dem Tod beschäftigen. Wem sagst du das? Mhm. Aber jetzt ist an erster Stelle mal, du musst mit fachkompetenten Menschen reden und die müssen dir sagen, hier, Andi, da und da geht der Weg lang und das empfehlen wir ihnen. Das musst du machen. Das übersteigt es hier auch unseren Rahmen. Ich kann dir keine Klinik in Süddeutschland nennen, die nun hochspezialisiert ist für Gehirntumore. Aber das kriegst du schnell raus. Und wenn du in München-Ulm-Bereich bist, da gibt's wunderbare und sehr gute Krankenhäuser und Universitätskliniken, da bist du gut aufgehoben. Also das musst du machen. Darum bitte ich dich wirklich, das ist diese Woche so schnell wie möglich einzufädeln. Ja, klar, logisch, logisch. Das ist deine Gesundheit und dein Leben. Aber du hast es gerade ja angesprochen. Wie ist denn das für dich? Du bist so ein junger Mann und hast eine sehr schwere Erkrankung. Wie verkraftest du das denn? Im Moment eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe keinen, der hinter mir steht. Jetzt von Familie her abgesehen, weil vor ungefähr 6 Wochen haben wegen dem Tumor meine Freundin mich verlassen. Deine Freundin? Meine Freundin. Deine Freundin hat dich verlassen? Ja, genau. Sie hat gesagt, sie wird damit nicht fertig und sie möchte mich in dem Punkt nicht sehen, bevor ich wieder entweder gesund bin oder halt das andere. Sag ich so. Ich bin fassungslos. Also wenn ich sowas immer höre. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? 5 Jahre jetzt. 5 Jahre? Mhm. Und dann läuft die sofort weg, wenn die Diagnose gestellt wird? Sieht so aus, ja. Also sie hat gesagt, sie kommt damit nicht fertig, weil sie muss ja auch nur Schule machen und alles. Die ist schon nur Schülerin und sie muss sich jetzt auf Schule konzentrieren. Und ich soll mich erst wieder melden, wenn ich mehr weiß. Oder halt, wenn ich weiß, dass ich jetzt, sagen wir mal, in 5 Monaten den Tumor weg habe oder ob ich in 5 Monaten sterbe. So, oder. Also. Unglaublich. Naja. Unglaublich. Ja. Und deine Eltern? Meine Eltern, die stehen 100%ig hinter mir. Mhm. Ich habe gesagt, Ausnahme meine Eltern. Aber sonst habe ich keinen, nicht mal Freunde. Meine Freunde wollen von sowas auch gar nichts wissen. Mhm. Erschüttert dich das nicht auch total? Ja, klar, logisch. Ja. Ich muss mich auch schon wieder zusammenreißen, dass ich jetzt schon wieder... Mhm. Wie sage ich das jetzt? Ja, du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, ja. Nur sei froh, dass die Eltern da sind und dass die Eltern auf deiner Seite sind. Die können dir sicher auch noch ein bisschen helfen jetzt oder auch bei der Recherche vielleicht auch helfen, wo du genau hingehst. Dass deine Freundin sich so verhält, also in dem Fall wäre diese Frau für mich, das wäre vorbei. Gestorben. Ja, ja, ja, klar, ja. Logisch. Also das... ist eine Sache, die geht nun überhaupt gar nicht. Mhm. Hast du Angst vor dem Sterben, wenn es denn... Ja, aber er hat keine Angst vor dem Sterben. Wenn man weiß, dass man so und so viele Jahre oder Monate hat, dann beschäftigt man sich natürlich damit. Mhm. Das der Geistespruch da in der Neurologie hat man ja gesagt, oder halt es war ein Zimmerkollege, sagen wir so, er meint, man wird erst der Sterblichkeit bewusst, wenn man sowas hat. Und da, wie bei dem Spruch, habe ich wirklich losheulen können. Ja, das ist auch in den meisten Fällen leider Gottes ist das so. Aber wir wollen mal jetzt nicht so viel über den Tod reden, sondern über das Leben und darüber, dass dir geholfen wird. Also nochmal den Appell, Andi. Kümmere dich um eine gute Klinik, geh in eine Klinik und lass dich dort von einem richtig fachkundigen, professionellen Menschen beraten. Okay. Ja. Und ich drücke dir wirklich sehr die Daumen. Würde mich freuen, wenn du dich vielleicht nochmal melden würdest und uns weitererzählst, wie es weitergegangen ist. Ja klar, ich habe ja die Nummer und dann werde ich dann, wenn ich mehr weiß, anrufen. Genau, das würde mich freuen. Ja, also klar. Viel Glück und alles Gute, Andi. Und wir drücken die Daumen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Katrin Mebold. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.